Podcast in der abstrakten Suja der Biografie mit und von Visit of Avignon. Welt, insbesondere der liebe Teil der Welt. Und herzlich willkommen zu einem neuen Tag und einer neuen Ausgabe des Fauvistischen Dialekten-Podcasts mit mir. Heute ist so ein super Tag, an dem ich gerne den ganzen Tag eine Gruppe hören möchte, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Und da ich deren Authorization habe, kann ich euch die nochmal am Ende spielen lassen, beziehungsweise ein anderes Lied. Und zwar, es geht um Les Orgres de Barbac. Und das Lied heißt Großmutter. Und was ich so super klasse an französischen Bands finde, insbesondere diese Bands, die wir junge Leute hören, sagen wir es mal so. Das ist mein neues Also. Ich sage jetzt nicht mehr so oft Also. Ich sage aber sehr oft, sagen wir es mal. Schon lustig, wie man so mit der Zeit mutiert. Oder was auch immer. Das sage ich auch ziemlich oft. Und nun, und naja, irgendwie muss man ja sich von einem Thema zum anderen bewegen. Und da wird halt eben wiederholt. Ich denke, ich bin nicht der Einzige. Wenn doch, dann bin ich einzigartig, was ja auch nicht so schlecht ist. Doch, kommen wir zurück zum, wieso ich französische Bands, die wir jungen Leute gerne hören, so toll finde. Und zwar, die erzählen immer eine Geschichte, was man ja so normalerweise in Liedern tut. Die tun es aber auf irgendwie eine andere Art. Und außerdem finde ich das Akkordeon klasse, also diese Harmonika. Ich weiß jetzt nicht, heißt das Akkordeon auf Deutsch? Oder Harmonika? Keine Ahnung. Wenn jemand einen Tipp hat, bitte e-mailen. Dann kann ich mich ja in der nächsten Runde verbessern. Und ich wollte noch mal ganz kurz jemanden herzlich zurückheißen. Und zwar, ich habe seit Monaten keine Mail von Uli aus Hausach bekommen. Und die kommen jetzt wieder an. Also, lieber Uli, danke für die Mails, auch die ganz komischen. Denn Uli erzählt mir, wie das Leben so dort ist, wo er lebt. Wobei, er sagt mir nicht, wo er lebt. Ich hab keine Ahnung eigentlich, ob das jetzt Berlin ist, Bremen oder Hamburg. Auf jeden Fall ist es eine Großstadt. Und der wandert von Haus zu Haus und nennt es dann immer Haus 8, also der hat das Konzept geändert. Für die, die mich seit Anfang verfolgen, Uli 8 war, ich glaube, mein zweiter Zuhörer, gleich nach Tante Schüsselchen, die war Nummer 1. Und ein paar Freunden, die irgendwie von irgendwo aus der Welt zuhören und mir hin und wieder mal ein Mailchen schicken, wobei Uli 8 schickte mir wirklich, wirklich sehr viele Mails und tut das jetzt wieder, Dankeschön. Das tut gut für das Ego. Ich bin eigentlich auch sehr froh, dass ich nicht, keine Ahnung, 10.000 Zuhörer habe, denn sonst könnte ich nicht wirklich diese Folgen machen. Das heißt, ich könnte nicht antworten und da gibt es zu viel Interaktivität, finde ich. So ist es besser. Ich war irgendwann mal auf knapp 2.000 Leute. Und das war schon ziemlich heftig. Jetzt bin ich wieder auf ein paar hundert gesunken. Und ich finde, das reicht wirklich. Für mich auf jeden Fall, denn das ist ja mein Hobby-Podcast. Das, was ich im wirklichen Leben mache, hat nichts mit Reden zu tun. Wobei, man könnte auch reden, wenn man wollte, um das zu machen. Denn ich bin Künstler. Für all die, die neu zugeschaltet haben. Künstler und Konservator und Restaurator. Und das ist schon ein geiler Beruf. Doch kommen wir zurück zu Frankreich. Wieso höre ich Frankreich? Ich höre Frankreich bzw. französische Gruppen. Deshalb, da ich ab Mai wieder nach Frankreich zurückfliegen werde und bleibe dort dann irgendwann bis Ende August. Und da freue ich mich schon richtig drauf, denn dort gibt es sehr, sehr geile Konzerte, auch kleine Konzerte und Open-Air-Konzerte. Also Frankreich sollte man sich auf jeden Fall irgendwann mal im Leben antun. Und zwar nicht nur wegen der Konzerte, sondern es gibt so viel dort zu machen. Naja, eigentlich in jedem Land gibt es irgendwie viel zu machen. In Sarajevo haben wir so viele Festivals, das glaubt ihr gar nicht. Und in Frankreich gibt es da noch sehr, sehr viel mehr. Wobei, das ist normal, wenn man jetzt die Größe von Bosnien und die Größe von Frankreich vergleicht, dann wäre es eine Schande, wenn es nicht mehr geben würde. Aber es gibt auch Länder, wo es nicht so wirklich viele Festivals gibt. Wobei, ich würde gerne mal auf jedes einzelne Festival überall in der Welt hingehen. Das wäre klasse, aber ich glaube, das kann man in einem Leben nicht schaffen. Nicht mal, wenn man Milliardär ist. Irgendwann hat man die Nase voll, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, außer Festivals gibt es sehr gute Open-Air-Konzerte, die kostenlos sind. Es gibt sehr geiles Bier, das jetzt nicht aus Deutschland kommt, sondern zum Beispiel aus Holland, aus Tschechien und sogar auch aus Frankreich. Und zwar die wirklich gut sind aus Frankreich, das sind Biere, die immer noch in Klostern hergestellt werden. Und das finde ich eigentlich klasse. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Wahrscheinlich ja. Als ich noch dort lebte, trank ich nicht so viel Bier. Also habe ich keine Ahnung von der deutschen Bierkultur, wobei die eines der besten sein soll. Als ich dann zu Besuch kam, trank ich Bier, insbesondere Oktoberfest. Aber was man da trinkt, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nicht nachgefragt. Lecker war es ja, aber wo es herkommt, die Geschichte und sowas, das kriegt man ja nicht wirklich mit. Außerdem Wein, französischer Wein. Und Wein aus, wie heißt das Land? Also Süden Amerikas, also jetzt nicht Brasil, sondern die drumherum. Gott, Geografiekenntnisse sind noch schlimmer als meine Deutschkenntnisse. Naja, auf jeden Fall. Diese zwei Weinländer und Australien included. Und das alles kann man in Frankreich wirklich billig kaufen. Die sind eigentlich nur lecker. Zum Beispiel ein Wein aus Frankreich, der in Frankreich ungefähr 80 Cent kostet, kostet hier in Bosnien 17 bis 20 Euro. Ich meine, was soll der Quatsch? Und das sind wirklich keine guten Weine. Naja, aber hier will man ja Profit machen. Und Käse. Wer Käse mag, der ist in Frankreich richtig, weil da gibt es Käsesorten, deren Namen man nicht aussprechen kann. Und einmal angefangen zu essen, dann kann man den Namen nicht mehr aussprechen, weil der Mund immer zu voll ist. Also ich kann das Land empfehlen. Naja, ich kann auch Spanien empfehlen, die ist auch cool. Italien kann ich sehr empfehlen. Aber ich kann euch auch Sarajevo empfehlen. Und zwar wegen der ganzen Festivals, die irgendwann im Sommer stattfinden. Also es gibt im Winter auch so Kunstfestivals, aber die sind nicht schlecht, doch ich kann nicht sagen, weniger gut, die sind anders. Insbesondere Sarajevo Winter mit ungefähr 1,50 Meter Schnee ist nicht wirklich jedermanns Sache. Wobei auch Sommer mit 40 Grad im Schatten ist auch nicht jedermanns Sache, doch man kann sich viel leichter kühlen als sich wärmen, insbesondere wenn man draußen ist. Und die Festivals in Sarajevo, was man sich mal antun sollte. Sarajevo Filmfest, die Altstadtnächte, das heißt Bastardske noći. Versucht es nicht nachzusprechen, ihr könnt euch vielleicht die Zunge brechen. Bei den Altstadtnächten, da gibt es mehrere Stage outside, also Open Air. Und da werden Bands wie, also Tradition, also Bands aus Bosnien, Lieder, die man früher gesungen hat, das, was heute passiert, aber auch außerhalb, wie Manu Chao, den habe ich zum ersten Mal dort gehört. Und das Ganze ist immer kostenlos. Das ist super cool. Dann gibt es das Jazz Festival. Sehr gute Bands, wirklich sauteuer, doch es lohnt sich. Dann gibt es das Theaterfestival, das Alternative Theaterfestival, das Junge Theaterfestival, also sehr viel Theater. Dann das Puppenspiel Theaterfestival. Naja, immer noch Theater. Wobei das Filmfestival ist eigentlich eins der größten und ist mittlerweile wirklich auf einem Oscar-Niveau mit roter Teppich. Das Nationaltheater wird gebucht. Es kommen wirklich, wirklich bekannte Stars. Und Sarajevo ist eigentlich nur klasse. Wobei, wenn ihr abnehmen wollt, dann kommt nicht nach Sarajevo, denn die Nahrung hier, der könnt ihr nicht widerstehen. Kommen wir aber zurück zu Frankreich und französischen Bands. Ich habe jetzt wirklich viel gequatscht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel gequatscht habe. Naja. Les Orgres de Berbac und das Lied Grand-Mère, also Großmutter. Und Viel Spaß und das war's von mir, euer Ruben Vagabund. Und das ist eine Konzertaufnahme, by the way. Je vous préviens que chier la guerre, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir dans mes affaires, dans mon logement, dans ma suite. Il y aura deux, trois déserteurs, des polices sont réformées, qui chanteront la manque, des chants d'Ukrainiens bourrés. La la la, la la la, la la la la la la. Et s'il y a révolution, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir l'habitation qui entoure ma suite. Il y aura bonne préparation, des cocktails façon maison, des tire-flèves et des lance-cœurs et des pistolets porte-bonheur. Mais faudra pas venir pleurer si après vous êtes tous tués et que vous-même emprisonnés, on soit tous en train de chanter. La la la, la la la, la la la, la la la. Et je vous préviens que chez un combat, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir en bas de chez moi, dans le jardin de ma suite, les cheveux longs pour armement, les slogans à tout bras le vent. Faites l'amour le plus souvent, et pas la guerre évidemment, mais faudra pas venir pleurer. Das ist wirklich meine Lieblingsband aus Frankreich. Das kann ich jetzt offen sagen. Und hört ihr eigentlich die Vielfalt der Instrumente, die im Hintergrund stattfindet? Und die sind nur zu viert. Respekt. Naja, hier hatten sie ein bisschen Background-Hilfe, sollte man gestehen. Und außerdem ein Wort, das ihr lernen solltet, wenn ihr nach Frankreich kommt. Picolé heißt saufen. Also Picolé, ganz einfaches Wort, wird mit einem Q geschrieben. Viel Spaß bei den Orgres. Und damit verabschiede ich mich aus diesem französisch reichen Tag. Alles Liebe, euer Ruben Vagabund. Les sorcières, les crânes du juif allemand. J'ai juste là, et mon grand-père, celui qui a déserté lâchement. Mais faudra pas venir pleurer si notre époque elle est ruinée et qu'on puisse dire notre vie dans toute voix encyclopédie. La la la, la la. Je vous préviens que si à la paix, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir dans le palais qui orne ma suite. Il y aura tous les clandestins, les honnards et les cousins, des matelots anarchistes et des pédés trapézistes. Mais faudra pas venir pleurer si on est tous en bonne santé et que dans votre dictocratie. Hein? On est foutu l'anarchie.